Diesmal scheinen die Sozialdemokraten der CDU einen Schritt voraus zu sein, was die künftige finanzielle Lage vieler Hartz-IV-Empfänger betrifft. Es geht um ihr sogenanntes Schonvermögen. Für das SPD-Wahlprogramm, das in einer Woche verabschiedet wird, liegt jedenfalls ein entsprechender Passus vor. Darin heißt es, Vermögen, das der privaten Altersvorsorge dient, darf nicht auf das Arbeitslosengeld II angerechnet werden, vorausgesetzt dieses Vermögen wird als monatliche Rente ausgezahlt. Die CDU dagegen legt sich noch nicht fest, auch wenn es durchaus Befürworter in dieser Richtung gibt, die Ministerpräsidenten Rüttgers und Müller oder die Sozialausschüsse. Welche Konsequenzen hätte ein höheres Schonvermögen, das bislang bei 16.250 Euro liegt? Darüber möchte ich mit Heinrich Alt sprechen. Er ist Mitglied im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Guten Morgen, Herr Alt. Guten Morgen, Herr Ostermann. Ist das ein richtiger Ansatz für die Langzeitarbeitslosen oder geht die SPD schlichtweg nur auf Stimmenfang? Also ob das ein richtiger Ansatz ist, weiß ich nicht. Unser Hauptaugenmerk richtet sich ja nicht darauf, wie können wir jetzt Vermögen anders berechnen, sondern wir möchten ja, dass die Menschen sehr schnell wieder in Arbeit kommen und dass sie dort einen ordentlichen Rentenanspruch kriegen. Das ist unsere Hauptherausforderung. Das andere kann man politisch diskutieren, aber auch unser Problem ist nicht, dass die Menschen, die zu uns kommen, Vermögen haben, sondern in der Regel überschuldete Haushalte sind. Und ich glaube, die Politik steht vor der Herausforderung, für den kleinen Steuerzahler die gleiche Altersvorsorge zu gewährleisten wie für den Leistungsempfänger. Und da muss man eine vernünftige Balance finden. Aber wie könnte man diese finden? Ist es nicht doch möglicherweise dieses Schonvermögen? Also ich halte es auch für vernünftig, dass Menschen, die in einem gewissen Rahmen für ihr Alter vorgesorgt haben, damit keine Altersarmut eintritt, damit sie nicht auch nach 65 noch Sozialhilfeleistungen beziehen müssen oder die Rente aufgestockt werden muss durch Sozialhilfeleistungen, dass man ihnen dieses Schonvermögen belässt. Mach aber darauf aufmerksam, wir haben heute schon ein Schonvermögen bei einem Ehepaar, das Leistungen nach Hartz IV bezieht, in der Größenordnung von knapp 60.000 Euro. Dieses Vermögen tasten wir nicht an. Und ich glaube, was in der Öffentlichkeit noch weniger bekannt ist, wenn jemand in einer sogenannten angemessenen Wohnung oder Haus wohnt, das sein Eigentum ist, bleibt ihm dieses Eigentum voll erhalten. Und das können doch schon 100.000, 200.000 Euro sein, die dieses Eigentum wert ist. Und dieses Eigentum wird nicht angetastet und ist ja auch ein Stück Alterssicherung. Es gibt aber andererseits natürlich auch Beispiele, die kennen Sie viel besser als ich. Da gibt es die Alleinerziehenden und die haben Hartz IV. Wie kann denn denen besser als bisher geholfen werden? Ich glaube, für eine jüngere Alleinerziehende, und es sind ja in der Regel junge Frauen, kann nie die Idee sein, wie schaffen wir dort ein Schonvermögen, wenn sie dauerhaft Leistungen bezieht, sondern die junge Alleinerziehende schon aus demografischen Gründen, aus vielen anderen Gründen, Vorbild für ihre Kinder und so weiter, finde ich, muss alle Kraft darauf gerichtet werden, wie schaffen wir Rahmenbedingungen, die es erlauben, dass diese Frau wieder in Arbeit gehen kann, wenn sie keine Qualifizierung hat, dass sie eine Qualifizierung nachholen kann etc. Für junge, alleinerziehende Frauen ist für mich das Schonvermögen keine Debatte wert, sondern ausschließlich die Debatte, wie können wir diese junge Frauen in die Arbeitsgesellschaft integrieren. Das kann besser als bisher gemacht werden, indem wir die Rahmenbedingungen verbessern für diese jungen Frauen. Wir haben derzeit im Westen der Republik sehr inflexible Kinderbetreuungszeiten. Wir haben zu wenig Kinderbetreuungsplätze. Da ist ja Frau von der Leyen dabei, dies auszubauen auf 35% Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren. Das sind die richtigen Ansätze, daran zu arbeiten, dass es jungen Frauen ermöglicht wird, auch einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, dass sie auch ordentlich verdienen, denn eine junge, alleinerziehende Frau, die einen Teilzeitjob hat, muss schon einen sehr guten Stundenlohn kriegen, damit sie aus der Hilfebedürftigkeit raus kann. Das sind, glaube ich, die Forderungen, die man dort stellen muss, dass Kindererziehung oder Kinderbetreuung gebührenfrei ist und so weiter. Ich glaube, das ist die richtige Perspektive. Aber junge Frauen sollten sich nicht mit dem Schonvermögen beschäftigen, das sie kriegen, wenn sie 30 Jahre hilfebedürftig sind, sondern da müssen wir wirklich die Augenmerk drauf legen, zu sagen, hier muss ein Weg in die Beschäftigung gesucht werden und dann entsteht ein Rentenanspruch durch Beschäftigung. Die Bundesagentur hat sich in den letzten Tagen viel Ärger eingehandelt, weil sie Hartz-IV-Empfänger observieren ließ. Herr Alt, wie wollen Sie künftig begründeten Verdachtsfällen wirkungsvoll und anders nachgehen als bisher? Es war bei uns nie die Idee, dass wir Verdachtsfällen durch Observation nachgehen, sondern das war für uns immer das allerletzte Mittel der Wahl. Und ich darf in diesem Zusammenhang vielleicht darauf aufmerksam machen, 97% unserer Leistungsbezieher im Bereich der Grundsicherung verhalten sich völlig regelkonform. Da gibt es überhaupt keinen Anlass, Gespräche in dieser Richtung zu führen oder zu observieren. Aber Da wir es mit den gleichen Menschen zu tun haben wie insgesamt in der Gesellschaft, gibt es auch 3%, die sich nicht oder noch nicht regelkonform verhalten. Und dem müssen wir im Interesse der anderen 97%, die ehrlich sind, und im Interesse der Steuerzahler, die die Mittel aufbringen, denen müssen wir nachgehen und wir müssen uns um Leistungsmissbrauch kümmern. Wir unternehmen alles, Leistungsmissbrauch auf anderem Wege festzustellen als auf dem Wege der Observation. Und wir haben ja auch nur gesagt gehabt in diesem Zusammenhang, als letztes Mittel der Wahl, als Ultima Ratio bei schwerem Verdacht auf schwerwiegenden und langwierigen Leistungsmissbrauch kann dieses Mittel auch eingesetzt werden, allerdings nur mit Zustimmung des Leiters der Grundsicherungsstelle. Das war die Idee und das war auch ein Verfahren, das bei Zoll, bei Finanzbehörden und sonst was durchaus üblich ist. Aber was können Sie jetzt bei diesen 3%, bei einem dieser 3% tun? Der Sachbearbeiter kann nur verschärft nachfragen oder welche Mittel haben Sie da? Nein, wir haben die Mittel, einmal die Mittel des Datenabgleichs. Wir gleichen regelmäßig die Daten ab mit Banken, mit Finanzbehörden, mit der Beschäftigtenstatistik, um festzustellen, ist jemand beispielsweise in Beschäftigung und hat uns das nicht genannt. Diese Fälle fallen auf. Wir kriegen auch ständig Überschneidungsmittel. Mitteilungen, wo in anderen Sozialversicherungssystemen festgestellt wird, da ist jemand Kunde und bei uns ist er auch. Und wir müssen dann natürlich im Gespräch erörtern, wie gehen wir diesen Dingen nach. Oder ich nenne mal den Verdacht auf ein eheähnliches Verhältnis. Da kann man sich fragen, gibt es eine Lebensversicherung zugunsten des Partners, die man gegenseitig abgeschlossen hat, was ja ein starker Hinweis darauf wäre, dass es nicht nur eine Wohngemeinschaft ist, oder hat man gegenseitige Verfügungsgewalt über die Konten und so weiter. Also es gibt durchaus auch andere Mittel und Möglichkeiten, Leistungsmissbrauch zu recherchieren und dann auch entsprechend zu reagieren. Heinrich Alt, Mitglied im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Herr Alt, danke für das Gespräch und Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, danke, Ostermann, Ihnen auch. Wiederhören.